Das waren die Nachrichten. Es ist 6 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es heute bewölkt. Teilweise kommt es zu leichten Regenfällen. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest und die Höchsttemperaturen liegen heute bei 13 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldungen über Störungen. Gute Fahrt. Forget about 7 nach 6, RTL, guten Morgen Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski, wünsche Ihnen einen schönen Morgen. Muss Ihnen aber eine schreckliche Mitteilung machen. Steffi Graf ist nicht mehr die Nummer 1 der Welt. Es ist jetzt offiziell, Monika Seles hat sie abgelöst. Und zwar durch einen Sieg im Halbfinale in Palm Springs. Nicht ganz so traurig sein, ich habe einen Trostpreis für Sie. In dieser Stunde noch geht es um eine Stereoanlage in RTL. Guten Morgen Deutschland, und zwar wahrscheinlich so um 10 vor 7, Viertel vor 7, 10 vor 7, ungefähr um einen CDPP 691. Eine richtige Stereoanlage können Sie bei uns heute Morgen gewinnen. I'll be the king. Die Commodores und Lady, es ist 6:15. Die Weckwunschplatte. Und wir wecken heute Morgen den Matthias Weinand. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke. Haben wir Sie denn aus dem Bett geworfen, Matthias? Ja, hey, ja, oh ja, ganz verschlafen. Wir sind aber nicht alleine schuld, Matthias. Nämlich Ihre liebe Frau Helga ist auch noch ein bisschen daran beteiligt, an diesem Weckwunsch. Mhm. Er hat uns nämlich eine Karte geschrieben. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wollten Sie eigentlich 6:15 aufstehen? Wahrscheinlich nicht, hm? Ja, ein bisschen später, ein paar Minuten später. Ja, wann denn genau, Matthias? Ja, so 6:30. Oh, na ja, gut, also die Viertelstunde, ne? Ja, die tut's auch. Die tut's auch. Müssen Sie zur Arbeit heute? Ja. Aber heute Abend wird ein bisschen Geburtstag gefeiert, oder noch nicht? Doch, heute. Okay, dann wünsche ich dabei viel Vergnügen. Und es gibt natürlich dazu eine Musik von uns heute Morgen. Und zwar hat die Helga hier auf die Karte draufgeschrieben, ich soll die Platte spielen, auf die sie zum ersten Mal vor 10 Jahren zusammen getanzt haben. Wissen Sie noch, welche das ist? Ja, ich kann mal denken. Ja, jetzt läuft sie auch im Hintergrund, also dann kann es nicht mehr so schwer sein. Das ist von Peter Maffay, Du. Und ich wünsche euch beiden jetzt einen schönen Tag, ne? Ja, besten und feiert ein ja. bisschen. Okay. Tschüss, Matthias. Ja, tschüss. Was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Du, du allein kannst mich verstehen. Du, du darfst nie mehr von mir gehen. Wir uns kennen, ist mein Leben bunt und schön. Und es ist schön, nur durch dich. Was auch geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Yeah. Du, du allein kannst mich verstehen. Ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer, immer nur dich. Wo ich auch bin, was ich auch tu, ich hab ein Ziel und dieses Ziel bist du, bist du, bist du. Ich kann nicht sagen, was du für mich bist. Sag, dich nie verlier. Ohne dich leben, das kann ich nicht. das dramatische Morgen. Es ist 20 nach 6. Auf diese Platte hat Matthias Weinand vor 10 Jahren das erste Mal mit seiner Frau getanzt. Und heute wird er 29 und wird mit dieser Platte wieder geweckt. Das macht nur ein Sender und der heißt RTL. Und wenn Sie solche Erlebnisse auch mal haben möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Weckwunsch, in L28 50 Luxemburg. Und wenn Sie auch so ein Lied haben, zu dem Sie einen besonderen Bezug haben, schreiben Sie es am besten drauf. Dann wecken wir Sie nämlich mit demselben. Eine Postkarte genügt. Gleich 6:24 Uhr und in knapp einer halben Stunde verspielen wir eine Stereoanlage in RTL Guten Morgen Deutschland. So um 6:45 Uhr ungefähr, 6:45 Uhr, 6:50 Uhr im RTL Schnipselspiel haben Sie die Chance, ein Supertech CD PP 691 zu gewinnen. Teachers told us Um 6:30 heute früh ist es durchweg bewölkt. Im Saarland kommt es stellenweise zur Nebelbildung. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest. Die Höchstwerte heute liegen um 13 Grad und die aktuellen Temperaturen von heute Morgen: Düsseldorf 7, Köln 6, Saarbrücken 5 und Trier 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Die einzig gute Nachricht, die es gibt: keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Gute Fahrt. Live aus Bonn jetzt die Schlagzeilen mit Eva Milo. Tja. Hallo Eva. Hallo Live Bonn. Aus Bonn. Hast du den Wecker nicht gestellt für Bonn? Hallo Bonn, hier ist das Radio Panoptikum. Wo ist Bonn? Nicht da. Okay, wir begrüßen Sie recht herzlich zu der Sendung. Guten Morgen Bonn, es ist gleich 6:32 und sobald wir die Jungs wachgerüttelt haben, gibt's dann auch irgendwann die Schlagzeilen. Aber vorher gibt's was hinter die Ohren, oder nicht? Das war RTL Aktuell. 6:32. It started with a kiss. You made me promise to marry you. hiding in the playground. 'Cause some good looking boy had started to hang around. That boy hurt me so bad, but I was happy 'cause you cried still. I couldn't help but notice that new distant look in your eyes. And then, when you were 16 and I had just turned 17, I couldn't hold on to your love, I couldn't hold on to my dream. It started with a kiss. Never thought it would come to this. Started with Started with a kiss. Wir starten auch gleich, und zwar ein Spiel, unser Schnipselspiel. Und Sie können heute Morgen eine Stereoanlage gewinnen. Ein Supertech CD PP 691, ein Powerpack mit CD-Player, UKW und Mittelwellen-Tuner, Stereo-Kassettenrekorder mit Autostop und das Ganze mit Verstärker und Bassbooster und natürlich mit Boxen, weil sonst können Sie nichts hören. Alles klar? Ungefähr in 10 Minuten. We never talked about it, but I try. Abenteuer verführen. Das RTL-Tageshoroskop, ein Service der astrologischen Wochenzeitung Astrowoche. Jetzt schon immer am Donnerstag beim Zeitschriftenhändler. Es ist und nach dieser Platte spiele ich Ihnen den Anfang einer anderen Platte vor. Und wenn Sie den kennen, dann haben Sie die Chance, heute Morgen in Guten Morgen Deutschland eine Stereoanlage zu gewinnen. Also bleiben Sie dran, nach dieser Platte ein kleines Schnipselspielchen bei uns hier. Ich hab zwischen uns so viel begraben. Ich weiß noch, wo die Gräber stehen. Lass uns nicht drüber reden. Es ist nun mal geschehen. Du sagst, on dit jamais, jamais dans les histoires d'amour. Mit deinen französischen Tricks, da kriegst du mich wieder rum. Das erste Mal tat's noch weh, am zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich daran, stört man nicht mehr. Même si ma vie, je la joue, à pile ou face. Comme l'amour, je peux pas avoir trop de talent tous les jours. On se mine tous quelque part, on se met en casting. Rêve qui lasse, efface même le looping. Stehst du da und sagst, du liebst mich, doch ich weiß, dass du lügst. Du liebst doch nur noch dich und manchmal ledig mich. Das erste Mal tat's noch weh, am zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich daran, stimmt nun nicht mehr. Même si ma vie je la joue, à pile ou face comme l'amour, je peux pas avoir des talents tous les jours. Ist die Liebe ausgelutscht? Bin ich auf deinen Lippen zu oft ausgerutscht? Je triche pas même si ça fait mal. Je triche plus pour tout ça. Le temps qui passe est un peu flou. Mais peut-il effacer les traces de nous? Das erste Mal tat's noch weh, und zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran stimmt man nicht mehr. Même si ma vie je la joue, à pile ou face comme l'amour, je peux pas avoir du talent tous les jours. Tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran stimmt man nicht mehr. Viertel vor sieben, RTL, guten Morgen Deutschland. Sie kennen Trimedia nicht, das sollten Sie ändern, denn Trimedia ist ein trierisch gutes Fachgeschäft für alles, was den Stecker hat, also für alle elektrischen Geräte. Und zusammen mit Trimedia verspielen wir heute Morgen eine Stereoanlage, und zwar ein Supertech CD-PP 691, so heißt das Ding genau. Es ist ein Powerpack mit CD-Player, UKW und Mittelwellen, Tuner, Stereo, Kassettenrekorder mit Autostop, Verstärker mit Bassbooster und mit Boxen das Ganze. Und alles, was Sie tun müssen, ist diese Platte kennen. Ja, ein bisschen kurz ist es, aber es ist auch nicht so schwer, glaube ich. Also rufen Sie uns an, 00352 1331. Dann das Ding CD PP 691 heißt, würde ich sagen, heute hat der 691. Anrufer, na okay, lassen wir das. Der 6. Anrufer hat jetzt die Chance durchzukommen. Oder die Chance mit mir, um diese Stereoanlage zu spielen. Bananarama und Preacher Man. Um 6.49 Uhr. Wer ist heute Morgen bei uns der 6. Anrufer? Wer gewinnt heute Morgen unsere Stereoanlage? Eine Frage, die wir in wenigen Sekunden klären werden. 00352 4632 15. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 91. Es lohnt sich auch, Guten Morgen Deutschland zu hören. Und das beweise ich Ihnen jetzt. Am Telefon ist die Gabi Schessen aus Monschau. Guten Morgen, Gabi. Morgen. Hoi. Falls, hast du das Radio an, Gabi? Ja, Moment. Oh, mach mal aus, bitte. Hi. Sonst pfeift sie die ganze Zeit. Hast du es ausgemacht? Ja. Oh, jetzt geht's besser. Gabi, ich hatte gefragt, wie heißt diese Platte? I think you're about you. Wie? I think you're about you. Genau, von... Und von wem? Das war also Mensch wirklich. Gabi, du musst das Radio leiser machen. Ist aus jetzt? Ja. Okay, dann sitzt der Pfeifer hier bei uns irgendwo. Du hattest recht, I've been thinking about you. Bravo! Bravo, bravo. Den Jubel wollte ich auch noch haben. So, jetzt haben wir es. Gabi, du hast gewonnen. Wahnsinn. Fürs Zuhören belohnen wir dich mit einer Stereoanlage. Wahnsinn, wirklich. Ich bin so versucht und... Bitte? Ich hätte schon so oft versucht und ich hätte schon mal einen Handtuch gewonnen oder so. Und jetzt hat es endlich mal funktioniert. Ehrlich. Okay, also du bekommst ein Supertech CD PP 691, ein Powerpack mit CD-Player, UKW, Mittelwellen-Tuner, Stereo-Kassettenrekorder mit Autostop, Verstärker mit Bassbooster und Boxen, also eine komplette Stereoanlage von RTL Guten Morgen Deutschland und von Trimedia, ein trierisch guter Preis für dich, Gabi. Wann wird der ungefähr hier sein? Ja, den schicken wir jetzt los. Machen hier die ganze Abwicklung fertig. Ich weiß nicht so, keine Ahnung, wie lange braucht die Post? 4 Wochen vielleicht? Ja. bis alles fertig ist, ne? Ist okay. Also kannst du dich schon mal drauf freuen, in jedem Fall. Mach ich. Gut, Gabi, ich wünsche dir einen schönen Tag. Was machst du jetzt? Gehst du zur Schule? Nee, arbeiten. Wann geht's los? Um 20:07. Ich muss jetzt gehen. Okay, ich will dich nicht aufhalten. Ha, vom Arbeiten will ich keinen hier abhalten. Gut, Gabi, einen schönen Tag und vielen Dank fürs Mitmachen, ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist das Schnipsel in voller Länge. London Beat war es übrigens und I've been thinking about you. Mehr Gewinner gibt's bei RTL und zum Beispiel heute um 20 vor 5 können Sie ein Fernsehapparat gewinnen. Einen tragbaren TV Portable. Und das waren die Themen am Dienstagmorgen. Es ist 7 Uhr und 4,5 Minuten. Das Wetter heute früh ist es bewölkt und die Temperaturen liegen um 6 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. Der RTL Verkehrsservice. A430 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Mülheim, Oberhausener Straße und Duisburg-Friesenstraße. 1 Kilometer zähfließender Verkehr nach einem Unfall. Und Bielefeld, Osningstraße von Bielefeld-Brackwede in Richtung Bielefeld-Innenstadt zwischen der B68 und der B66. Vollsperrung wegen Bergung eines LKW nach einem Unfall. Ortskundige sollten die Sperrstrecke weiträumig umfahren. Rheinland-Pfalz und Saarland keine Meldungen. Guten Morgen, Deutschland! We'll be right back. Viertel nach sieben, RTL, guten Morgen Deutschland. Christoph, hast du die Bee Gees eigentlich schon mal live gesehen? Ehrlich gesagt, ich habe die Bee Gees noch nie live gesehen. Ich hatte mir ab und zu mal gedacht, ich gehe hin, wenn sie mal irgendwo waren, wo ich auch war. Aber dann hat es sich doch immer nie ergeben. Und schade jetzt eigentlich präsentieren wir sie. Das heißt, wir sind RTL Radio. Und zwar am 2. Juni in Saarbrücken. Da gehen wir hin, oder? Da gehe ich auf jeden Fall hin. Du darfst mitgehen, ja. Wusstest du eigentlich, dass Morris Gibb eine große Klappe hat? Ja, ich habe davon gehört, dass er ein ziemliches Schandmaul sein soll. Und dass er ab und zu, naja, wie soll ich sagen, über Kollegen herzieht. Er mag wohl mehr so die alten Sachen, glaube ich. So da Musiker, die noch so richtig, wie er selber das ja auch macht, so Musik mit der Hand machen, ihre Instrumente spielen, richtig singen können und nicht immer nur mit Computern arbeiten und so Sachen. Aber er zieht natürlich nicht vor jedem über Kollegen her. Das hat er nur für uns getan. Und zwar hat ihn unser lieber Kollege Sonny Rocket interviewt. Und da ging es wohl so von Musiker zu Musiker schon ein bisschen familiärer zu. Sozusagen mal so richtig vom Allerfeind. An das Lied überhaupt nicht erinnern. Es gibt für Rapmusik zweifelsohne einen Markt und auch ein Publikum, aber als Musik möchte ich das eigentlich gar nicht bezeichnen. In der letzten Zeit gibt es in Europa doch hauptsächlich nur noch Hits, Coverversionen alter Songs von neuen Gruppen, die selbst keine Songs schreiben können. Aber wir sollten uns nicht beschweren. Jimmy Somerville hat das mit To Love Somebody getan. Er war letzte Woche in den Top 10. Who can't write their own music, singing old songs. And we can't knock it, because Jimmy Somerville had a hit with To Love Somebody. To Love Somebody, yeah, so just a few weeks ago, was in the top 10. Lester Mole, Morris Gibb. Harte Töne, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr davon. Also Morris hat noch mehr ausgepackt. Die ganze Woche, diese Woche in RTL Guten Morgen Deutschland. Morris Gibb, die Bee Gees und ein paar Enthüllungen, die Sie wahrscheinlich erstaunen werden. Ein echter Klopper ist dabei. In ein paar Tagen frühmorgens um diese Zeit müssen Sie zuhören, was Morris Gibb noch alles erzählt hat. Zu erzählen hat über Musikerkollegen. Das glaubt man überhaupt nicht. Und dass die Bee Gees natürlich fantastische Musiker sind, das haben sie auch auf der neuen Platte bewiesen. Secret Love heißt sie. Hier ist sie. When do I cry? This breaking heart just hurts me more when we're apart. And there are two of us with our hey, pretty baby, why you been so long? Secret Love, die neue Platte von den Bee Gees, mit Sicherheit auf dem Weg, ein Hit zu werden. Es ist 20 nach 7 und ein Hit ist schon Ich lieb dich überhaupt nicht mehr von Udo Lindenberg. Und wenn Sie Lust haben, den zu hören, dann bleiben Sie 2 Minuten dran. Jeden Morgen in Guten Morgen Deutschland von 6 bis 9 auf RTL. Dienstag, 5. März 1991. Die Außenminister 8 arabischer Staaten treffen sich heute in Damaskus. Ihr Thema: die Aufstellung einer arabischen Truppe zur Friedenssicherung am Golf. Irak lässt die Kriegsgefangenen frei, das hat der irakische UNO-Botschafter angekündigt. Der Weg zum Frieden am Golf, Thema auch heute natürlich bei uns. Jetzt, wo nicht mehr geschossen wird, gibt es auch immer mehr Informationen über das, was Irak während der Besatzung in Kuwait anrichtete. Wir haben mit einem Augenzeugen gesprochen, was er erzählt, ungefähr in 20 Minuten. Die weiteren Themen des Tages: Polens Ministerpräsident Bielecki landet um 11:30 in Bonn. Er trifft sich unter anderem mit Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Der TÜV Rheinland will den Straßenverkehr sicherer machen. Die Experten haben sich 10 Thesen überlegt, die Vorschläge für mehr Sicherheit und Umweltschutz für das nächste Jahrzehnt bringen sollen. Und in Düsseldorf bringt der Deutsche Gewerkschaftsbund Vorschläge für die Verbesserung von Telefonverbindungen und Verkehrseinrichtungen in den neuen Ländern im Osten. Informationen über alle Themen aktuell hier bei uns. Nicht mehr weh, endlich nicht mehr weh, wenn ich dich zufällig mal wieder sehe. Es ist mir egal, sowas von egal, und mein Puls geht ganz normal. Muss nicht glauben, dass ich ohne dich nicht klarkomm. Ich komm sehr gut zurecht, kannst ruhig glauben. All die anderen Frauen, die sind auch nicht schlecht. Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das ist aus, vorbei und lange her. Den hat die Versicherung voll bezahlt. Die Wohnung sieht jetzt anders aus, nichts erinnert mehr an dich. Ich hab alles knallbunt angemalt. Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, geh ich in die Kneipe und sauf mir einen an. Du sagst, da wär ne Trauer in meinem Gesicht. Was für ein Quatsch, das ist doch nur das Kneipenlicht. Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das ist aus, vorbei und lange her. Geh doch einfach weiter. Bielefeld-Innenstadt zwischen der B68 und der B66. Vollsperrung wegen Bergung eines LKW nach einem Unfall. Ortskundige sollten die Sperrstrecke weiträumig umfahren. Und jetzt die aktuellen Schlagzeilen. Gefangenenaustausch. Heute sollen alle Alliierten freikommen. Auch 300 Iraker dürfen nach Hause. Einhaltung. Irak hebt alle Besatzungsgesetze in Kuwait auf. Der UNO-Sicherheitsrat hatte das gefordert. Terrorwelle. Wieder ein Toter in Nordirland. Protestantische Extremisten werden hinter der Tat vermutet. Mehr dazu um 8 in den nächsten Nachrichten. Und das war RTL Aktuell. Vor 8 RTL, guten Morgen Deutschland. Rita Coolidge war das mit Higher and Higher. RTL, die beste Musik. Sie können sich jetzt bei uns Musik wünschen, wenn Sie Lust haben. Dann rufen Sie uns an 00352 1331, unsere Telefonnummer. Wünschen Sie sich Ihren Lieblingstitel, den spielen wir immer so kurz vor der vollen Stunde. Wir rufen Sie in der nächsten halben Stunde zurück, zeichnen das Ganze auf. Sie können also auch noch einen Gruß durchgeben, kein Problem. Suchen Sie Ihre Lieblingsmusik aus und rufen Sie uns an 00352 1331. 7.44 Uhr RTL, Guten Morgen Deutschland. Saddam Husseins Irak, ein Folterstaat. Als die Iraker in Kuwait einfielen, begann sie ein unvorstellbares Schreckensregime. Immer mehr wird jetzt darüber bekannt, Christoph. Ein Bericht von Amnesty International liest sich wie eine Gebrauchsanleitung für Horrorautoren. Beispiele. Ein Mann, Anfang 30 Jahre alt, wurde eine Woche lang in der Al-Farwaniya-Polizeistation gefangen gehalten. Er wurde geschlagen, getreten, seine Haut verbrannt, er wurde sexuell missbraucht. Ein 17 Jahre alter Student wurde 36 Tage lang von einem Gefängnis zum anderen gebracht. Zum Schluss verschleppten ihn die Iraker nach Basra. Die Foltermethoden gegen ihn: Schläge, Scheinhinrichtungen, Elektroschocks, Schläge auf die Fußsohlen, sexueller Missbrauch. Ein 32-jähriger Angestellter wurde nach dem Einkaufen auf offener Straße festgenommen. 5 Tage lang wurde er gefoltert. Die Methoden: Schläge, Elektroschocks, außerdem wurden ihm die Knie zerschossen. Tausende Fälle dieser Art hat es gegeben, allesamt Kriegsverbrechen, viele von Amnesty International dokumentiert. Mustafa Ali Reda ist Kuwaiti und er war während der Besetzung in Kuwait City. Er berichtet, wie es ihm erging. Wir sahen irakische Soldaten und gingen ins Haus. 15 Minuten später klopften sie an der Tür. Sie kamen herein, schlugen den Mann, der öffnete, und fragten, wo ist der und der? Er sagte, er sei nicht in der Stadt. Sie sagten, wenn du lügst, töten wir dich. Sie kamen weiter herein und fragten wieder, wo ist der und der? Wir sagten, nicht da. Sie fragten, wo sind seine Kinder? Die waren zwar da, wir hatten aber Angst um sie. Darum stand sein Bruder auf und sagte, ich bin sein Bruder, was wollt ihr? Sie sagten nichts, sondern nahmen ihn einfach mit, richteten die Pistolen auf uns und sagten, wenn einer von euch uns folgt, erschießen wir euch alle. Noch immer sind Zehntausende Kuwaitis als Geiseln im Irak. Das sagt die Gesellschaft für ein freies Kuwait. Niemand wisse, wie viele es tatsächlich sind. Niemand wisse auch, wo genau sie festgehalten werden. Und niemand wisse, wann Irak sie freilassen werde. Anders als für die alliierten Kriegsgefangenen hat der Irak für sie noch kein Ende der Gefangenschaft angekündigt. Aufgedreht, laufe über deren Fass. Bleib noch ein bisschen bei mir und wir erzählen noch was. Willst du wirklich schon gehen? Willst du schon nach Haus? Ich hab ein komisches Gefühl, ich halt's allein nicht aus. Hast du das manchmal auch? Kannst du das verstehen? Hast den ganzen Kopf voller verrückter Ideen und du kommst zu einem Punkt völlig irrational und du fragst dich, ist das noch normal? Bleib noch hier, ein bisschen bei mir. Und erzähl mit mir. Und wir reden über die Zeiten, als wir Kinder waren. Über meine ernsten Probleme mit trockenen Haaren. Über die Angst vom Zahnarzt, vom Treibhauseffekt oder am Tiefliegerabsturz direkt in dein Bett. Wärst du gern Präsident, Generalsekretär? Du hättest auch kein Rezept gegen Stiche im Herz. So viel spielen ein Chefarzt für die kranke Welt. Und keiner sich selbst. Bleib noch hier, ein bisschen bei mir. Bleib noch hier und erzähl mit mir. Du bist nie apathisch, dramatisch, das pure Gift für Gleichgültigkeit. Ekstatisch, sympathisch, ob du sprichst, lachst oder schreist. Sag mir einfach, was du gerade denkst. Du kannst schimpfen, fluchen, dich auftragen. Ich werde ganz bestimmt nichts weiter sagen. Oh, wenn ich so überlege, glaube ich schon, dass es stimmt, dass wir die Dinge so sehen, wie wir wollen, dass sie sind. Und doch würde ich gern wissen, wie die Welt wirklich ist. Gibt es UFOs oder gibt es sie nicht? Bleib noch hier, ein bisschen bei mir. Bleib noch hier und erzähl mit mir. Sag mir einfach, was du fühlst und denkst. Du kannst schimpfen, fluchen. Bleib noch hier, ein bisschen bei mir. Musik aus Deutschland. Wolf Mahn bleibt noch hier um 7.49 Uhr, gleich 10 vor 8. Und nach der Werbung werden wir mit Sicherheit noch zwei Platten schaffen. Und zunächst mal haben wir da Paul Young und Every Time You Go Away. Und auch unser Wunsch ist nicht von schlechten Eltern, es ist von Aha, Crying in the Rain. Das Wunschtelefon. Es ist 7.56 Uhr, 4 Minuten vor 8. Hier ist RTL. Guten Morgen, Deutschland. Und wenn Sie gerade bei uns angerufen haben am Wunschtelefon, könnte das vielleicht morgen so klingen. Hallo, hier ist Beate Schäfer. Ich wünsche mir den Titel Crying in the Rain. Ich grüße meinen Mann, die Kinder, meine Schwester Gabi im Krankenhaus und meinen Bruder Günther im Krankenhaus. Tschüss. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my Duisburg zwischen Mülheim-Wackelsberg und Mülheim-Oberhauser Straße. 5 Kilometer zähfließender Verkehr nach einem Unfall. Und Bielefeld, die Ostlingstraße von Bielefeld-Brackwede in Richtung Bielefeld-Innenstadt zwischen der B68 und der B66. Vollsperrung wegen Bergung eines LKW nach einem Unfall. Ortskundige sollten die Sperrstrecke weiträumig umfahren. Rheinland-Pfalz und Saarland, keine Meldungen. Guten Morgen, Deutschland! RTL, täglich auf UKW 88.9, 97.0. Come on, baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Shut on your winged flight. Then come and as we lay beside this sleeping. 12 Minuten nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland. Deutschland wird als Reiseland immer populärer. Vor allem die Amerikaner kommen immer öfter als Touristen zu uns. 4,9 Millionen Übernachtungen von amerikanischen Touristen hat das Statistische Bundesamt gezählt. Das sind 16% mehr als im Jahr davor. Gewaltig zugenommen haben natürlich auch die Zahlen der Deutschen, die von Ost nach West oder von West nach Ost fahren. Vor allem die Ostdeutschen reisen viel. Von Oktober 89 bis September 90 kamen 523% mehr als in einem vergleichbaren Zeitraum davor. Das ist allerdings kein Wunder, schließlich durften sie vorher ja auch nicht. Die Westler sind dagegen zurückhaltender mit Reisen in den Osten. Nach 8 RTL Guten Morgen Deutschland. Ex-Polizeichef ohne Fehl und Tadel. Von wegen. Sind Sie verwirrt? Sie werden es nicht mehr sein in knapp einer Minute. Ein leckeres Stück Urlaub für daheim, denn ein bisschen Spaß muss sein. Ich heiße Alf und ich mach Musik. Alles Caruso, Freunde. Jetzt singe ich. Ich bin der Alpenjodler. Leicht und locker, zart bis beinhart, Kuss und Schluss. Jetzt singe ich. Alle mal herhören. Gib mir noch einen extra Fein. Alf, jetzt singe ich. Neu von Polystar. Kuss. 8:22 Uhr. Dienstrangabzeichen schützen nicht vor Fehlern und schon gar nicht vor Bestrafung. Auch ein ehemaliger Polizeichef hat sich schließlich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. So ist das nun mal. Einer tat's nicht und kollidierte im Raum Bamberg prompt mit seinen Ex-Kollegen, weil er mit Promille im Blut auf einer autobahnähnlichen Straße zu schnell fuhr. Autobahnähnlich, also zwei Spuren in eine Richtung und damit nicht genug. Er fuhr nicht nur zu schnell, nein, er fuhr auch noch auf der falschen Seite, damit sich das Ganze auch noch lohnt, also als Geisterfahrer. Ein entgegenkommender PKW landete an der Leitplanke. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, aber das Interessante dabei, dieser Ex-Polizeichef soll es während seiner Dienstzeit mit Alkoholsündern gar nicht so gut gemeint haben. Na, jetzt ist er selbst dran. 1958. Mach dich schön für mich. Ich möchte heute tanzen gehen und tanzen ohne dich. Macht mir keinen Spaß, denn keine tanzt wie du. So wie du. Oh Baby, mach dich schön. Oh Baby. Mach dich schön für mich. Oh Baby. Wenn ich die anderen seh, dann bin ich stolz auf dich, denn in unserer Stadt sieht keine aus wie du. So wie du. Nimm das blaue Kleid, denn das steht dir so gut. Und dazu den süßen, kleinen, frechen, gelben Hudo. Baby, mach dich schön. Baby, mach dich schön für mich. Baby, ich möchte heute tanzen gehen und tanzen ohne dich. Baby, macht mir keinen Spaß, denn keine tanzt wie du. So wie du. Nimm das blaue Kleid, denn das steht dir so gut. Und dazu den süßen, kleinen, frechen, gelben Hut. Ja, den du. Baby, mach dich schön, mach dich schön für mich. Ich möchte heute tanzen gehen und tanzen ohne dich. Macht mir keinen Spaß, denn keine tanzt wie du. So wie du, so wie du. Denn keine tanzt wie du, so wie du. RTL aktuell das Wetter. Um 8:30. Auf die Sonne werden wir heute vergeblich warten müssen. Es ist durchweg bewölkt. Trübe Aussichten für heute. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. Und die aktuellen Werte von heute Morgen: Düsseldorf 7, Köln 6, Saarbrücken 5 und Trier 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Brandaktuelle letzte Stand auf den Straßen. Die letzten Meldungen laufen im Augenblick noch durch den Ticker. Vielleicht müssen wir sie gleich nachreichen, aber einige haben wir schon. A1 Dortmund Richtung Euskirchen. Zwischen Burscheid und Leverkusen West 5 Kilometer Stau, Meter zäh fließender Verkehr. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf. Zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen 4 Kilometer zäh fließender Verkehr. Und die A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf. Zwischen Willig-Schiefbahn und Düsseldorf-Herth 8 Kilometer zäh fließender Verkehr. Die Schlagzeilen jetzt. Irak lässt die Gefangenen frei. Um 11 Uhr sollen alle alliierten Kriegsgefangenen dem Roten Kreuz übergeben werden. Ebenfalls um 11 Uhr wird Polens Premier in Bonn erwartet. Jan Bielecki spricht mit Kohl und der Kabinettsspitze. Tausende Albaner wollen raus aus der Heimat. Sie hoffen, auf dem Seeweg nach Italien zu gelangen. Mehr dazu in den Nachrichten um 9. Und auch das Reisewetter kommt von Christoph Lemmer. Das ist ja ganz schön viel heute. Schneeschmelze in den Alpen. Gute Wintersportbedingungen gibt es nur noch oberhalb 2000 Meter. Talabfahrt nur noch eingeschränkt möglich. Im ganzen Bergland ist es sonnig und sehr mild, im Gegensatz zum Plattenland, wo es eher diesig und regnerisch ist. Bei Skitouren vorsichtig sein, Lawinengefahr. Das Wetter in Europa heute. Kopenhagen trocken, kalt und 5 Grad. London stark bewölkt, 14. Paris ebenfalls stark bewölkt und ebenfalls 14 Grad. Lissabon bewölkt, 16 Grad. Madrid bewölkt, 16 Grad. Mallorca trocken, 17 Grad. Rom Hochnebel, 18 Grad. Und in Athen ist es wieder kühl, bewölkt und 13 Grad. Der aktuelle Reisetipp. Club Aliana Fuerteventura, 13. April 91, 2 Wochen ab Frankfurt im Bungalow Typ B. Preis pro Person im Doppelzimmer mit Vollpension 2745 Mark. Ein Service vom Club Aliana. Und das war RTL aktuell, es wird 8.33 Uhr. RTL, guten Morgen, Deutschland. 9:20, als die ersten Bomben auf Bagdad flogen, wollte Saddam Hussein eine zweite Front aufbauen. Er rief alle Moslems in der Welt auf, Terroranschläge gegen Einrichtungen der Alliierten zu verüben. Tatsächlich explodierten Bomben in Botschaften oder Banken der Amerikaner, aber auch in anderen Staaten der Anti-Irak-Koalition. Jetzt aber scheint die Terrorgefahr vorbei zu sein. I've got too small and bitter, one tree too proud to bend, one man to start the trouble, one kiss to seal your fate, one link in a chain reaction, one link in a chain reaction, one shot in the revolution, one drop from a poison pen, one fruit too small and bitter, one tree too proud to bend, one man to start the trouble, one kiss to seal your fate. Es ist 10 von 9 RTL. Guten Morgen, Deutschland. John Farnham war das. Chain Reaction. Und wenn Sie Lust haben auf einen richtig schönen Oldie von Nancy Sinatra und. 853 Jackson von Nancy Sinatra war das. Nach Jackson können wir Sie nicht einladen, aber vielleicht haben Sie das Glück und dürfen zu den Kanaren fahren oder nach Griechenland. Hören Sie einen Tag für keinen anderen mit dem Jochen. Dann haben Sie eventuell die Chance, eine dieser Reisen zu gewinnen. Ich sage Tschüss, bis morgen. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, wer ist denn dran? Hier ist Guten Morgen, Deutschland. Hier ist Marianne Hegmanns aus Nettetal.